50 languages. 87. 87. Vergangenheit der Modalverben 1. Vergangenheit der Modalverben 1. Wir mussten die Blumen gießen. Wir mussten die Blumen gießen. Wir mussten die Wohnung aufräumen. Wir mussten die Wohnung aufräumen. Wir mussten das Geschirr spülen. Wir mussten das Geschirr spülen. Musstet ihr die Rechnung bezahlen? Musstet ihr die Rechnung bezahlen? Musstet ihr Eintritt bezahlen? Musstet ihr Eintritt bezahlen? Musstet ihr eine Strafe bezahlen? Musstet ihr eine Strafe bezahlen? Wer musste sich verabschieden? Wer musste sich verabschieden? Wer musste früh nach Hause gehen? Wer musste früh nach Hause gehen? Wer musste den Zug nehmen? Wer musste den Zug nehmen? Wir wollten nicht lange bleiben. Wir wollten nicht lange bleiben. Wir wollten nichts trinken. Wir wollten nichts trinken. Wir wollten nicht stören. Wir wollten nicht stören. Ich wollte eben telefonieren. Ich wollte eben telefonieren. Ich wollte ein Taxi bestellen. Ich wollte ein Taxi bestellen. Ich wollte nämlich nach Haus fahren. Ich wollte nämlich nach Haus fahren. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen.